Sein, damit die Frau dann vielleicht ganz genau das erreicht, was sie haben will. Ja und nein, das kann das Gleiche sein, weil sich das Glück auf der Welt so verhält wie der Monat April. Frag eine Frau ganz allgemein, ob sie dich liebt, sie sagt zwar nein, das heißt oft beinahe so viel wie ja. Ja und nein, das kann das Gleiche sein. Es kommt dabei nur drauf an, ob der Mann es dann fühlt oder nicht. We'll be right back.